Guten Morgen, Yvonne. Guten Morgen, Herr Doktor. Etwas Besonderes? Nein. Das heißt... Das heißt? Nichts, nichts. Hm? Die Kranken von 6 und 11 werden doch heute entlassen, nicht wahr? Warum fragen Sie? Ich hatte es Ihnen doch gestern Abend ausdrücklich gesagt. Yvonne. Hm? Ist Post da? Nur Prospekt und Honoreingänge. Boutrou, Sie wissen, der Weinhändler, den Sie am Bruch operiert haben, hat sich endlich bequem zu zahlen. Eine lobenswerte Anstrengung. Aber Sie sind heute nervös, Yvonne. Stimmt etwas nicht? Na, antworten Sie doch. Ich weiß, dass ich vielleicht etwas zu weit gehe. Haben Sie die Zeitung gelesen? Nein, dazu hatte ich keine Zeit. Vor einigen Monaten aber hatten Sie noch Zeit dazu. Der Portier hatte Auftrag, jeden Morgen eine Zeitung auf Ihren Schreibtisch zu legen. Bravo, bravo, nichts entgeht Ihnen, wie ich sehe. Aber wenn ich aufgehört habe, mir Zeitungen zu kaufen, dann nicht, um mir erzählen zu lassen, was drinsteht. Also, wir haben heute früh den Blinddarm von 12, aber den macht Dr. Le Gallois. Ja, Herr Doktor. Da fällt mir ein, der alte Mann von 4, dem ging's nicht gut gestern Abend. Ich hatte nicht viel Hoffnung. Nein, Herr Doktor. Rufen Sie seine Familie an. Ja, Herr Doktor. Ich bitte Sie, Yvonne, seien Sie doch nicht so launisch und antworten Sie mir nicht wie ein Automat. Nein, Herr Doktor, ja, Herr Doktor, nein, Herr Doktor. Seguin ist zum Tode verurteilt worden. Ach, das habe ich nicht erwartet. Ich hoffte, ich war sogar sicher, dass... Wenn Sie so sicher waren, dass er der Todesstrafe entgehen würde... Warum haben Sie sich gerade jetzt keine Zeitung mehr kommen lassen? Aber was fällt Ihnen denn ein, Yvonne? Was soll dieser Anklageton? Ich wollte nichts mehr davon hören. Es hätte mich nur unnötig beunruhigt. Denn wirklich beteiligt bin ich an dem ganzen Vorgang nicht. Ich habe in gutem Glauben gehandelt, habe mich gewissenhaft an meine Berufsregeln gehalten. Und es braucht mich nicht zu kümmern, was sich vor Gericht abspielt. Meine Schweigepflicht verbietet mir ja ohnehin als Zeuge aufzutreten. Ich weiß. Aber mir geht der Gedanke an Seguin nicht aus dem Kopf. Er wird hingerichtet werden. Es gibt auch Begnadigungen. Dass Sie mit einer Begnadigung rechnen, beweist mir, wie recht ich habe. Dieser Mann soll hingerichtet werden. Und Sie sind mit Schuld dran, dass er sterben muss. Absurd. Moralisch ist meine Situation ganz einfach, ganz klar und ganz... Befriedigend? Nein, natürlich nicht. Alle Logik der Welt und mein gutes Gewissen können nicht verhindern, dass mich dieses Urteil außer Fassung bringt, aber Ihre ungerechten Vorwürfe helfen mir hier nicht, meine Ruhe wiederzufinden. Es gibt Geheimnisse, die man nur für sich alleine bewahren kann. Es wäre mir entschieden lieber, wenn Sie Ihre Nase da nicht hineinstecken würden. Bin ich auch nur einen Augenblick aufdringlich oder neugierig gewesen? Es musste mir doch ins Auge springen, kein Krankenblatt für diesen Mann, den Seguin verwundet hatte. Jeder andere wäre genauso erstaunt gewesen wie ich und hätte Sie gefragt. Eine von den Nachtschwestern erzählte mir am nächsten Morgen, dass der Mann noch gesprochen hat, als man ihn herbrachte. Ein Verwundeter also, der noch spricht und eine Stunde später in der Klinik stirbt, ohne dass er behandelt wurde. Und das an einem Abend, wo nur Sie da sind. Es blieb nichts anderes übrig. Entweder Sie ließen mich in dem Glauben, Ihnen sei ein Fehler unterlaufen. Eine unbegreifliche Nachlässigkeit oder aber... Ich musste Ihnen die Wahrheit sagen, wie ich es getan habe. Sie wissen, wie leicht es gewesen wäre, ein Krankenblatt mit einer erfundenen Behandlung anzulegen, aber dazu hatte ich kein Recht. Eine Fälschung begehen, um mir Ruhe zu verschaffen, wenn ein Mann sein Leben hergibt, damit ein anderer zu Tode kommt, nein, das war nicht möglich, das war einfach unmöglich. Letzten Endes bedauere ich gar nicht, Ihnen das alles gesagt zu haben. Es ist eine Situation, in der jeder Farbe bekennen muss, mit offenen Karten spielen muss. Natürlich, wenn dieser Mann nicht gesprochen hätte, als man ihn herbrachte, wäre es nie so weit gekommen. Ja, wenn er nicht mehr gesprochen hätte. Das ist der einzige Gedanke, der mich quält, wenn ich den Abend damals noch einmal überdenke. Sind Sie der Portier? Ja, ein Unfall? Nein, ein Kerl hat ein paar Messerstiche abbekommen. Habt ihr noch einen Arzt hier? Muss schnell gehen, er blutet stark. Ich glaube, der Chefarzt ist noch da. Ich rufe die Nachtschwester an. Ah, da ist ja der Chefarzt schon. Was ist los mit ihm? Er ist niedergestochen worden mit einem Messer bei sich zu Hause. Den Kerl, der das getan hat, haben wir schon verhaftet. Der Portier hatte die Haustür blockiert, als er die Schreie hörte. Der Verwundete schlug die Augen auf. Die beiden Nachtschwestern, die gerade ihren Dienst begonnen hatten, traten zu uns. Sie zogen den Mann aus, der mit schwacher Stimme sagte: Vorsichtig. Bitte, ich habe Schmerzen. Er hatte nur eine einzige Wunde, aber sie könnte tödlich sein. Die Klinge des Messers oder des Dolches war in der Leistengegend eingedrungen und hatte die Oberschenkelader durchschnitten. Der Mann blutete aus, wenn ich nicht sofort eingriff. Medizinisch war das ziemlich einfach, eine Bluttransfusion, Abklemmen der Arterie. Ich bat die Schwestern, die Trage in den Operationssaal zu schieben und schickte sie dann fort. Sie mussten sich ja um die anderen Patienten kümmern. In diesem Augenblick begann der Verwundete zu sprechen. Herr Doktor? Ich war dabei, die Bluttransfusion vorzubereiten und antwortete nicht gleich. Herr Doktor, spreche ich jetzt nicht. Ihren Arm? Er zog seinen Arm zurück, obwohl er kaum noch die Kraft dazu hatte. Ich will nicht. Ich verbiete Ihnen, irgendetwas zu tun. Nein, nur seien Sie mal vernünftig, bleiben Sie ganz ruhig. Es ist mein gutes Recht. Ich kann die Behandlung ablehnen. Hören Sie lieber mal keine Geschichten, ja? Die Schlagader an der Leiste ist wie mit einer Schere durchgeschnitten. Sie haben eine Menge Blut verloren und bluten immer noch weiter. Ohne Transfusion stehe ich für nichts ein. Ich will nicht, dass Sie etwas tun. Ich will nicht. Das können Sie mir später auseinandersetzen. Erst. Nein! So, jetzt hören Sie mal zu, ganz genau. Wenn Sie es ablehnen, sich von mir behandeln zu lassen, dann sind Sie in einer halben Stunde tot. Das kann ich Ihnen garantieren. Ich weiß. Aber ich will sterben. Ich will. Sie können mich nicht zwingen. Richtig. Kein Arzt darf Sie gegen Ihren Willen behandeln. Richtig. Aber Sie wissen nicht mehr, was Sie sagen. Und das. Ich werde jetzt die Schwestern rufen, damit sie mir helfen. Nein, Herr Doktor. Bitte nicht. Sie wissen genau, dass ich noch klar bei Verstand bin. Ich will sterben. Ich habe meine Gründe. Die gehen nur mich an. Sie dürfen nicht. Diese Gründe? Kann ich sie erfahren? Ich sage sie Ihnen. Bin ich Ihnen ja schuldig. Ein Arzt, der jemand sterben lässt, ohne zu helfen. Ich mache Ihnen Schwierigkeiten. Ja, das ist noch gelinde ausgedrückt. Zum ersten Mal in meinem Leben. So, nur lassen Sie mich mal wenigstens Ihren Puls fühlen. Hören Sie mal zu. Ich versichere Ihnen, ein Irrtum ist nicht möglich. Sie sind in 10 Minuten unwiderruflich verloren. Verstehen Sie? Unwiderruflich. Abklemmen der Arterie, Bluttransfusion, alles hat dann keinen Zweck mehr. Ich bitte Sie noch einmal, von Mann zu Mann, überlegen Sie sich Ihren Entschluss. Kein Wort jetzt. Überlegen Sie sich 30 Sekunden ganz still und dann denken Sie mal gründlich nach. Mein Entschluss steht fest. Ich will sterben. Und warum wollen Sie sterben? Er soll auch sterben. Wen meinen Sie? Den, der mich niedergestochen hat. Verstehen Sie doch. Wenn ich sterbe, ist das Mord. Ist das Vorsatz. Dazu das andere, was ihn belastet. Ich kenne die Gerichte. Das kostet ihm den Kopf. Wenn Sie sich rächen wollen, gibt es doch noch andere Mittel. Lassen Sie mich Ihnen helfen, werden Sie gesund. Sie haben doch die besten Beweise in der Hand, um den Mann zu belasten vor Gericht. Auch versuchter Mord wird bestraft. Nicht schwer genug. Er wird leben. Im Gefängnis, aber leben. In ein paar Jahren ist er wieder frei. Und ich habe vergessen. Hass nutzt sich ab und dann. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr leben, nachdem was passiert ist. Ich muss sterben. Ich will sterben. Ich verstehe immer noch nicht, warum Sie sich selbst zerstören wollen, warum Sie mit solcher Verzweiflung hassen und sich rächen wollen. Wer war denn dieser Mann, der Sie da niedergestochen hat? Er war mein bester Freund. Ich wagte nicht, dem Verletzten noch weitere Fragen zu stellen. Ich wollte seine Kräfte schonen, wollte seinen Tod hinauszögern, so lange wie möglich. Dabei gab es kaum noch Hilfe mehr. Und doch plagten mich widerstreitende Gedanken. Ich hätte sekundenschnell einen Tampon mit Chloroform trinken und ihn gewaltsam auf Nase und Mund des Mannes drücken können, um dann die Transfusion vorzunehmen. Sie hätte ihn vielleicht dann noch gerettet. Später würde mich der Mann dann zweifellos verklagen. Aber ich könnte behaupten, er wäre nicht mehr bei klarem Verstand gewesen. Keiner meiner Kollegen oder gar die Öffentlichkeit würde mir deshalb etwas am Zeuge flicken, aber nein, ich hatte kein Recht dazu. Das hieße die Freiheit eines Menschen, seinen freien Willen missachten und sein Schicksal entscheiden. Die Zeit verstrich. Das Laken, auf dem der Verwundete lag, war schwarz vom Blut. Er hatte die Augen geschlossen, sein Gesicht war erschreckend hohl. Ich beugte mich über ihn. Sind Sie entschlossen? Fest entschlossen? Verstehen Sie mich noch? Sie wollen sich also nicht helfen lassen? Er wendete seinen Kopf mühsam von einer Seite zur anderen. Ich ertrug es nicht mehr. Ich zögerte noch einen Moment und dann ging ich zur Tür. Ich trat auf den Flur und während ich meine Augen schloss, ich entsinne mich genau, dass ich 3-4 Sekunden lang die Augen schloss, zog ich die Tür langsam hinter mir zu. Ein Kriminalinspektor stand im Vorraum bei den Polizisten, die den Verwundeten gebracht hatten. Und Herr Doktor, wird er durchkommen? Nein, er kommt nicht durch. Der Blutverlust ist bereits zu groß. Kann er noch sprechen? Ich möchte ihm gern ein oder zwei Fragen stellen. Mehr nicht. Aber das würde uns die Untersuchung erleichtern. Zu spät, er kann nicht mehr sprechen. Er wird nie mehr sprechen. Es muss etwas geschehen. Wir können es nicht so hinnehmen, dass dieser Seguin... Seguin? Herr Doktor, der Mann, der zum Tode verurteilt wurde. Ja, ja, natürlich. Seguin. Wir können es nicht dulden, dass das Urteil vollstreckt wird. Er ist in Wirklichkeit kein Mörder. Für das Gericht, für die Öffentlichkeit ist er ein Mörder. Für uns nicht. Wir wissen die Wahrheit. Und wir müssen sie aufdecken, um jeden Preis. Decken Sie auf. Niemand wird mir glauben. Außer dem Verteidiger von Seguin natürlich. Mit einer Aussage von Ihnen könnte er in die Berufung gehen. Aber Ihr Berufseid verwehrt Ihnen die Aussage und das Gericht darf Sie nicht einmal entgegennehmen. Ich habe mich informiert. Da sehen Sie. Trotzdem muss es Möglichkeiten geben. Ich bin überzeugt davon. Die Gnadenkommission müsste den wirklichen Hergang erfahren. Man könnte die Öffentlichkeit alarmieren. Und welche Tatsachen könnte ich anführen, um meine Aussagen zu erhärten? Dass das Krankenblatt fehlt, das würde heißen, ich hätte versäumt, eins anzulegen. Oder es vernichtet. Ich sehe nicht ein, weshalb man bezweifeln sollte, dass Ihre Aussagen wahr sind. Keiner der beiden Männer ist Ihnen bekannt. Welches Interesse sollten Sie haben, einen angeblichen Mörder in Schutz zu nehmen? Die Leute würden schon ein Motiv finden. Die Fantasie der Menschen hat bekanntlich keine Grenzen. Herr Doktor, Sie wissen wirklich nicht, wie es zu dieser Messersticherei gekommen ist? Ich weiß nur, dass der Mann, der hier starb, Ortolano, wenn ich mich recht entsinne, der engste Freund von Seguin gewesen ist. Das war alles, was ich von ihm erfahren konnte, bevor er starb. Seguin war der Liebhaber seiner Frau. Toll vor Eifersucht soll Ortolano sie niedergeschlagen und gedroht haben, sie zu töten. Aber ihr gelang es, Seguin zu benachrichtigen, der sofort herbeistürzte. Mit einer Waffe? Ja. Und das belastet ihn am schwersten. Ein indischer oder chinesischer Dolch, ich weiß nicht genau, ein Sammlerstück. Er behauptet, er hätte ihn an sich genommen aus Furcht vor einer Katastrophe. Er wusste, dass Ortolano völlig von Sinnen und durchaus fähig war, seine Frau umzubringen. Eine recht infame Geschichte, den Zeitungen nach. Die Menschen sind wichtiger als ihre Geschichte. Außer der Frau vielleicht. Aber Ortolano in seiner Selbstaufopferung aus Rache, dann Seguin. Ich will Ihnen etwas gestehen. Ich war gestern in der Verhandlung. Aber ich musste vor dem Urteil gehen, das erst spät am Abend gefällt wurde. Das also war Ihre kranke Freundin? Mir war jede Ausrede recht. Ich wollte dabei sein. Ich habe beobachtet, wie Seguin sich verteidigte. Ja, natürlich, nach Meinung der Richter, der Geschworenen, des Publikums, konnte es kein schlimmeres Verbrechen geben. Um sich zu entlasten, hätte er Ortolano beschuldigen müssen. Er tat es nicht. Er begnügte sich damit, das einzige Argument vorzubringen, das er hatte. Seine Liebe. Ja. Und Richter und Geschworene hörten gelangweilt und ironisch zu, so wie Sie eben. Oh nein. Nein, nein. Mich interessieren die Hintergründe nicht im geringsten. Ich habe über Ortelanos Tod nur einmal gesprochen. Am Morgen danach. Und nur auf Ihr Drängen hin. Geben Sie doch zu, dass Sie das Geheimnis irgendjemandem anvertrauen mussten. Ich habe es genau gemerkt. Dann haben Sie sich getäuscht. Ich bin Arzt seit über 20 Jahren und habe sehr viele Menschen sterben sehen. Übrigens, wenn ich irgendjemandem ein Geheimnis anvertrauen musste, um Ihre Worte zu gebrauchen, konnte ich mich an den Menschen wenden, der mir am nächsten steht. Ihre Frau. Ihr haben Sie nichts erzählt? Es gab über diesen Fall nichts zu erzählen, weil er für mich nicht existierte. Ich tat meine Pflicht als Arzt, allerdings im negativen Sinne, aber immerhin meine Pflicht. Das ist alles. Das Übrige geht mich absolut nichts an. Absolut nichts. Seguin darf nicht sterben. Mit welchem Feuereifer Sie ihn zu retten suchen. Warum? Merken Sie denn nicht, wie sehr es mir dabei um Sie geht? Um mich? Aber ich fühle mich nicht im geringsten moralisch schuldig. Verstehen Sie denn nicht? Die Verantwortlichkeit, die Sie mir zuschreiben, existiert nur in Ihrem Kopf. Gewiss, wenn eine Begnadigung für den Mann erreicht werden könnte, würde ich nicht im Wege stehen. Aber wäre es gerecht, dafür einzutreten? Was meinen Sie damit? Dieser Seguin hat zwar nicht direkt getötet, aber er hatte die Absicht zu töten. Und Ortelano hat mit seinem Tod den Willen des Angreifers vollzogen. Wahrscheinlich wurde gestern Abend bei der Schwurgerichtsverhandlung der Beweis erbracht, dass es vorsätzlicher Mord war. Der angebliche Beweis. Ja, natürlich, der Dolch war da, den Seguin ergriffen hatte, als er aus seiner Wohnung lief. Aber vor allem waren es die Ausführungen des Amtsarztes, Dr. Redbeige. Als medizinischer Sachverständiger haben Sie, Herr Dr. Redbeige, den Körper von Charles Ortelano kurz nach seinem Tode untersucht. Wie lautet Ihr Befund? Ich habe den Körper des Opfers eine knappe Stunde nach seiner Einlieferung in das Gerichtsmedizinische Institut untersucht. Und alle Anzeichen, deren Aufzählung ich Ihnen ersparen möchte, wiesen darauf hin, dass der Tod durch totalen Blutverlust eingetreten war. Dieser Mann ist regelrecht verblutet. Der Körper wies eine einzige Wunde auf, in der rechten Leiste. Der Dolchstoß, ausgeführt mit einer scharfen, vorne abgerundeten Klinge, die Untersuchung der Waffe hat meinen ersten Eindruck bestätigt, hatte die Leistenschlagader mehr zerrissen als durchschnitten. Ein typisches Beispiel für die sogenannte Fleischerverletzung, wie sie unser Professor auf der Universität bezeichnete. Damals waren die Betriebsanlagen auf den Schlachthöfen und in den Schlächtereien noch primitiv. Man benutzte Flaschenzüge mit großen Haken, an denen man die Tierkadaver aufhing. Da kam es vor, dass bei falschem Manövrieren, bei einer Ungeschicklichkeit, der Haken sich einem Fleischer in die Leiste bohrte. Und zwar in dem Moment, wo der Flaschenzug hochgerissen wurde. In 9 von 10 Fällen wurde die Leistenschlagader verletzt. Wenn ich dieses Beispiel zitiere, dann nicht, wie Sie sich denken können, aus Freude an Geschichten erzählen. Oh nein. Aber nach Aussehen und Beschaffenheit entsprach die Wunde, die das Opfer im vorliegenden Falle aufwies, voll und ganz einer solchen Fleischerverletzung. Das ist ein äußerst wichtiges Moment, Herr Doktor. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Ausführungen etwas präzisieren könnten. Der Angeklagte behauptet, dass er das Opfer mit seinem Dolch nicht erstochen habe. Er habe lediglich, als Ortelano ihm toll vor Wut und in drohender Haltung gegenüberstand, den Dolch mit der Spitze nach vorn gehalten. Den Arm am Körper, kurz in Abwehrstellung. Daraufhin hätte Ortelano sich mit derartiger Wucht auf ihn geworfen, dass der Dolch in seinen Leib gedrungen sei, ohne dass der Angeklagte auch nur im geringsten zugestoßen hätte. Meine Feststellungen sind weit davon entfernt, die These des Angeklagten zu erhärten. Die Fleischerverletzung weist, wie ich oft festgestellt habe, einen Riss auf. Einen Riss nach oben. Die Wunde, die ich bei dem Opfer fand, bestand ebenfalls aus einem Riss von unten nach oben. Woraus man wohl schließen darf, und es wäre entgegen alle wissenschaftliche Erfahrung etwas anderes anzunehmen, dass wir hier eine Verwundung vor uns haben, die hervorgerufen wurde durch einen Stoß. Und wenn die Waffe schärfer gewesen wäre... Oh nein, Herr Doktor, Sie stehen nicht als Zeuge hier, um Vermutungen anzustellen. Sie fallen aus der Rolle. Mein Klient hatte absichtlich eine Waffe gewählt, die bedrohlich aussehen, aber nicht gefährlich sein sollte. Was die Gefährlichkeit angeht, hätte er wohl kaum eine bessere Wahl treffen. Sie stritten noch ein paar Minuten hin und her, dann zog sich der Gerichtsarzt zurück. Es war deutlich zu spüren, dass der Präsident, die Geschworenen und alle Anwesenden seiner Meinung waren. Aber nein, nein, nein, nein, da bin ich ganz anderer Ansicht. Hier geht es nicht um moralische Verantwortung, sondern um wissenschaftliche Wahrheit. Ich habe Ortolanos Wunde genau untersucht. Und zufällig habe ich im Verlauf meiner Praxis einmal einen Fleischerlehrling genäht, dem dieser Unfall zugestoßen war. Das ist, soviel ich weiß, meinem Kollegen Red Besch niemals widerfahren. Wüsste gern, wie er darauf kommt, bei Ortolanos Wunde von einem Riss von unten nach oben zu sprechen. Sie war glatt und sauber, daran gibt es nichts zu deuteln. Dann sagt sie gar vielleicht die Wahrheit. Nicht er hat zugestoßen, sondern der andere. All darüber weiß ich nichts und es interessiert mich auch nicht. Ich sage Ihnen, was ich festgestellt habe. Was vorher war, was nachher kommt, bitte, das geht mich nichts an. Doch. Wenn Sie überzeugt wären, dass Seguin Ortolano absichtlich getötet hat, könnten Sie ihn seinem Schicksal überlassen. Aber jetzt, wo alles darauf hinweist, dass Seguin nicht töten wollte, ist seine Verurteilung eine maßlose Ungerechtigkeit. Ein Verbrechen. Sie sind recht voreilig. Die Tatsache allein, dass man das Messer nicht hochreißt, nachdem man es seinem Mitmenschen in den Bauch gejagt hat, ist nicht gerade ein Beweis von Unschuld. Wenn man Ihrer Logik folgte, käme man noch zu dem Schluss, dass Ortolano der Mörder von Seguin ist. Vielleicht wäre das gar nicht so abwegig. Ortolano stürzt sich in den Dolch, geht freiwillig in den Tod und erzwingt damit die Verurteilung und Hinrichtung seines Rivalen. Aber das sind doch Märchen. Sie scheinen zu übersehen, dass Ihr Seguin mit einem Dolch in der Tasche zu Ortolano gekommen war. Es ist Ihr gutes Recht, diese These zu vertreten. An die verbrecherische Absicht Seguins zu glauben und seine Verurteilung zu begrüßen. Wenn das so ist, gibt es nichts mehr zu sagen und alles ist klar. Was ist denn bloß in Sie gefahren? Warum wollen Sie denn unbedingt, dass ich in dieser Sache Partei ergreife? Weil man konsequent sein muss. Sie haben es unterlassen, Ortolano zu behandeln. Sie haben geduldet, dass er stirbt und verurteilen dadurch einen anderen zum Tode. Das wissen Sie. Und wenn Sie seiner Verurteilung durch das Gericht zustimmen, müssen Sie ihn logischerweise auch moralisch verurteilen. Hören Sie zu, Yvonne, meine Kranken warten. Ich kann nicht den ganzen Vormittag mit Ihnen Streitgespräche führen. Sagen Sie mir offen, worauf Sie hinaus wollen. Dass Sie Seguin schuldig sprechen, wie gestern das Gericht. Oder dass Sie alles in Bewegung setzen, um ihn zu retten. Es ist nicht meine Aufgabe, über Seguin zu richten. Außerdem bin ich aus Prinzip gegen die Todesstrafe. Sehr gut, das vereinfacht alles. Ihr Ruf als Arzt bleibt unangetastet. Und Sie treten einfach als Gegner der Todesstrafe auf. Auch dann müsste ich meine Schweigepflicht verletzen und alles erklären. Sie sehen, niemand und nichts kann mich von den Pflichten meines Berufs entbinden. Und wie Sie wissen, verwerfe ich auch den Selbstmord und durfte nicht verhindern, dass Ortolano stirbt. Sie haben also als pflichtbewusster Arzt und Gegner des Selbstmords einen Menschen in den Tod gehen lassen und werden jetzt als Feind der Todesstrafe dulden, dass ein Unschuldiger aufs Schafott kommt. Ich wüsste gern, wie Sie diese Sinnlosigkeiten rechtfertigen wollen. Damit, dass wir die Freiheit des Einzelnen achten. Wir behandeln ihn, wenn er das wünscht, lehnt er ab, sind wir machtlos, wie die Folgen auch sein mögen. Und Sie? Haben Sie kein Recht auf Freiheit? Kein Recht, nach Ihrer Überzeugung zu handeln? Nein, in der Ausübung meines Berufes nicht. Wo wollen Sie denn hin? Ich werde den Verteidiger Seguins aufsuchen und ihm sagen, was hier geschehen ist. Also das untersage ich Ihnen. Das wäre ja schließlich meine Sache. Mir wollen Sie das Recht auf Freiheit absprechen, wo Sie so besorgt sind um die Freiheit des Einzelnen? Ich hätte mit Ihnen am Morgen nach Ortolanos Tod nicht sprechen dürfen. Sie missbrauchen mein Vertrauen. Nein, ich helfe Ihnen. Und Sie begreifen das sehr gut. Sie vergeuden Ihre Zeit. Was Sie aussagen könnten, hat keinerlei Gewicht, solange ich nicht den Mund aufmache. Wenn Sie aber Ihr Vorhaben ausführen, dann bitte, dann will ich Sie hier nicht wiedersehen. Es täte mir sehr leid, denn ich schätze Sie und ich bin Ihnen sehr zugetan. Ich Ihnen auch. Mehr als Sie denken. Viel mehr. Und gerade aus Zuneigung und weil ich Sie bewundere, will ich nicht täglich, wenn ich Sie sehe, denken müssen, dass Sie die Hinrichtung eines unschuldigen Menschen zugelassen haben. Sie haben die Wahl. Ich achte Ihre Gründe, aber ich mag es nicht, dass man mich nötigt oder sich zu meinem Beichtvater aufwirft. Es bleibt bei dem, was ich gesagt habe. Wenn Sie gehen, dann sehen wir uns nicht wieder. Und wenn ich nicht gehe? Dann werden Sie mich verstanden haben in einem für mich sehr schwierigen Moment. Sicher, Sie werden mit mir dieses bedrückende Geheimnis teilen, aber auch meine Achtung vor dem obersten Gesetz unseres Berufes. Also die respektvolle, gehorsame Sekretärin. Warum spotten Sie über Eigenschaften, die in allen Berufen, hohen wie niedrigen? Yvonne, so hören Sie doch. Yvonne, bitte! Sie hätten eher kommen sollen, liebe Mademoiselle, um mir diese merkwürdige Geschichte zu erzählen. Natürlich hätte ich Dr. Renaudin nicht in den Zeugenstand rufen können, aber ich hätte dem Gericht Ihre Aussage vorgetragen, in Form eines Briefes zum Beispiel, den ich dem Präsidenten überreicht hätte. Das kann wirksamer sein als eine mündliche Erklärung. Warum haben Sie gewartet? Ich hoffte, Seguin würde nicht zum Tode verurteilt. Es hat mich Überwindung gekostet, das Vertrauen von Dr. Renaudin zu missbrauchen. Und solange der Prozess nicht abgeschlossen war... Durch Ihr Zögern ist mir eine kostbare Waffe entgangen. Ich hätte mit Ihr der Anklage einen kräftigen Hieb versetzen können. Gewiss, die Tatsachen sind nicht so beweiskräftig, dass sie zusammenbricht. Aber immerhin, was für ein Überraschungseffekt. Ja, ich sehe das vor mir. Herr Präsident, erlauben Sie mir bitte eine Klarstellung im Anschluss an die Darlegungen des Herrn Gerichtsarztes, dessen Witz und Einfallsreichtum wir soeben genießen konnten. Bitte, Herr Anwalt, aber fassen Sie sich kurz. Danke, Herr Präsident. Ich könnte mich damit begnügen, Ihnen diesen Brief zu überreichen, der gleichzeitig an Sie wie an mich gerichtet ist. Dieser Brief wurde mir von einer jungen Dame gebracht, die Sekretärin der Klinik ist, in die Ortelano nach dem berühmten Dolchstich eingeliefert wurde. Was eröffnet uns nun diese junge Dame, die dank ihrer Position Einblick in alles hat, was in der Klinik geschieht? Was eröffnet sie uns, meine Damen und Herren Geschworenen? Reichen Sie mir den Brief, Herr Verteidiger. Ich kann selbst lesen. Aber bitte, Herr Präsident, ich überlasse Ihnen mit Vergnügen die Aufgabe, das Gericht und die Öffentlichkeit darüber zu unterrichten, dass Ortelano den Tod fand, weil jede ärztliche Behandlung unterblieb. Ruhe bitte, Ruhe! Oder ich lasse den Saal räumen. Also Absenderin dieses Briefes ist Mademoiselle Yvonne Derive, Direktionssekretärin der Parkklinik. Ich bestätige ausdrücklich, dass Monsieur Charles Ortelano keinerlei ärztliche Betreuung erfahren hat. Alle üblichen amtlichen Aufzeichnungen einer Behandlung fehlen. Ich habe erfahren, dass Monsieur Ortelano nach seiner Einlieferung bei vollem Bewusstsein war, dass er sich verständlich ausdrückte und mit letzter Energie eine Bluttransfusion verweigerte, die sein Leben hätte retten können. Der anwesende Arzt hat sich an seinen Berufseid gehalten und den Willen des Patienten respektiert. Sie sehen, meine Damen und Herren Geschworenen, was von diesem Fall übrig bleibt. Ein Selbstmord, ein einwandfreier Selbstmord. Einen Moment bitte, einen Moment. Das müsste erst bewiesen werden. Ich weiß, Herr Präsident, wir können den Arzt, der in peinlicher Beachtung seiner Vorschriften den Selbstmord Ortelanos geschehen ließ, nicht in den Zeugenstand rufen. Er ist durch seine Schweigepflicht gebunden. Auch wäre es, meine Damen und Herren Geschworenen, Ihr gutes Recht, daran zu zweifeln, ob dieser Brief die Wahrheit enthält. Selbst wenn Mademoiselle Derive ihre Aussage hier vor Ihnen persönlich wiederholen würde, der Eindruck bliebe der gleiche. Sie würden ihr kaum Glauben schenken und ich hätte volles Verständnis dafür. Ja, ich gebe zu, das sind keine Beweise, aber ich appelliere an Sie, meine Damen und Herren Geschworenen, an Ihren gesunden Verstand. Herr Anwalt, das gehört in Ihr Plädoyer. Noch sind wir nicht so weit. Nein, Herr Präsident, noch sind wir nicht am Ende. Ich sagte soeben, jeder habe das Recht, an der Wahrheit des Briefes zu zweifeln. Aber er stellt uns vor eine Frage, eine einzige Frage. Die Frage nämlich, ob wir einen Mann zur Höchststrafe verurteilen dürfen, der vielleicht und in meinen Augen ohne jeden Zweifel nicht des Mordes, ja nicht einmal fahrlässiger Tötung schuldig ist, sondern einfacher Körperverletzung. Dann aber haben wir es mit einem Vergehen zu tun, das vor die Strafkammer gehört und für das dieses Schwurgericht nicht zuständig ist. Dann hätte ich meine Beweisführung folgen lassen, dass Ortelano starb, um Seguin an den Strang zu liefern. Das großartige Motiv, grenzenloser antiker Hass, das Opfer als Mörder. 5 Jahre Gefängnis, schlimmstenfalls 10. Und jetzt? Na, jetzt liegen die Dinge nicht mehr so einfach. Berufung einlegen, tja. Wird man bereit sein, ihre Erklärungen als neues Moment gelten zu lassen? Die Schwierigkeit wird immer wieder sein, dass es unmöglich ist, von dem beteiligten Arzt eine Aussage zu erhalten. Dabei gäbe es eine Möglichkeit für ihn, seine Vorschriften zu überspielen. Wenn er an den Präsidenten schriebe, wäre sein Brief ein Beweismittel. Halten Sie ihn für völlig unansprechbar? Ich fürchte ja. Er hat das höchste Ehrgefühl, aber er klammert sich starr an seine Prinzipien und Berufsgesetze. Haben Sie ihn von Ihrem Besuch bei mir unterrichtet? Ja. Er war dagegen und hat mir erklärt, wenn ich es täte, wünschte er mich nicht wiederzusehen. Die Drohung scheint Ihnen sehr nahe zu gehen. Warum sind Sie trotzdem gekommen? Achso, ich weiß, das Schicksal von Seguin. Ja, das Schicksal Seguins. Wenn ich an dieses Unrecht dachte, das nie wieder gut zu machen wäre. Und dann, ich will nicht, dass Dr. Renaudin mitschuldig wird. Offen gesagt, eine Mitschuld hat er nicht, obwohl ich natürlich als Verteidiger seine Haltung bedauere. Sein Konflikt entspringt nur seiner Berufsauffassung. Ich weiß. Mhm. Aber hat man das Recht, sich derartig engstirnig an Regeln zu klammern und seine eigenen Empfindungen zu verleugnen? Schon jetzt lastet es schwer genug auf ihm. Die Hinrichtung Seguins würde ihn erdrücken. Ihren Mut und Ihre noble Gesinnung kann ich nur bewundern, Mademoiselle. Erzählen Sie mir doch etwas von Dr. Renaudin. Sein Alter, circa 50, nehme ich an. Ungefähr. Verheiratet? Ja. Und die Klinik hat einen gewissen Rang? Knapp 20 Zimmer, immer belegt. Begreiflich, dass man in einer solchen Stellung seinen Namen lieber aus den Zeitungen heraushält, wenn es um eine so heikle Geschichte geht. Oh nein, das ist es nicht. So denkt er ganz und gar nicht. Aha, also ein rein moralischer Konflikt. Ein verdammt harter Brocken, mit dem wir da fertig werden müssen. Sehen Sie keinen Ausweg? Es gibt immer einen Ausweg. Wir Anwälte sind Narren des Unmöglichen. Beschaffen Sie mir eine Fotokopie von der Seite des Journals, in dem Charles Ortellano hätte eingetragen sein müssen. Das darf ich nicht, Herr Anwalt. Die Aufzeichnungen über unsere Patienten sind vertraulich. Liebe Mademoiselle, Sie müssen wissen, was Sie wollen. Ohne Beweismittel kann er herein. Ein Herr ist draußen. Er besteht darauf, sofort vorgelassen zu werden. Er ist zwar nicht angemeldet, aber ein Arzt. Hier ist seine Karte. Zeigen Sie her. Aha. Sagen Sie ihm, ich komme gleich. Gut, Herr Doktor. Es ist Ihr Dr. Renaudin. Er tut etwas, ein gutes Zeichen. Bitte warten Sie doch hier im Zimmer. Nein, danke, ich gehe lieber. Es wäre mir unangenehm, ihn hier zu treffen. Ich sage ihm nichts, außer wenn es Ihrer Sache dient. Und wir müssen noch über das Journal sprechen. Hm? Bitte, seien Sie vernünftig. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte meinen überraschenden Besuch. Im Gegenteil, ich habe ihn erhofft. Bitte, beraten Sie doch Platz. Mademoiselle de Rief hat bereits mit Ihnen gesprochen. Ja, sie war vor kurzem gegangen. Ja, ich komme nicht zu Ihnen, Herr Doktor, um zu bestätigen oder zu entkräften, was Sie Ihnen gesagt haben könnte. Ich bin hier, um mich mit einem Mann auszusprechen, der wie ich in seinem Beruf an die heilige Pflicht, ich benutze absichtlich dieses etwas pathetische Wort, der Geheimhaltung gebunden ist. Es ist nicht immer leicht, diese Pflicht voll zu genügen, aber ich bin überzeugt, dass Sie nichts unternehmen werden, was mich in eine unangenehme Lage bringen könnte. Ich verstehe Sie sehr gut, aber es gibt Fälle, in denen die Pflichten eines Arztes und die eines Verteidigers kollidieren. Nehmen wir an, es entspreche der Wahrheit, was Mademoiselle de Rive mir soeben mitgeteilt hat, dann muss ich meine einzige Aufgabe darin sehen, einen Menschen, der mir seine Verteidigung anvertraut hat, vor einer ungerechten Strafe zu bewahren. Dabei kann ich auf Ihre ärztliche Schweigepflicht keine Rücksicht nehmen. Vielleicht können Sie keine Rücksicht darauf nehmen, aber Sie können mich auch nicht zwingen, Sie zu verletzen. Sie könnten allenfalls Behauptungen vorträgen, Pseudo-Enthüllungen, käme zu einem sinnlosen Skandal und ich wäre tausend Peinlichkeiten ausgesetzt, die niemandem nützen würden. Da mir Beweise fehlen und Sie auch die Bestätigung der Tatsachen verweigern, könnte ich mit der Darlegung dieser neuen psychologischen Beweggründe wenigstens Zweifel in den Köpfen der Geschworenen hervorrufen. Letzten Endes müssten Sie sich sagen, und wenn es nun doch so gewesen wäre, ein entscheidender Pluspunkt für die Verteidigung. Glauben Sie wirklich, dass für ein Berufungsverfahren Aussicht besteht? Sicher nicht, wenn Sie in Ihrem Schweigen beharren. Ihr Wenn ist zu viel. Für mich gibt es nichts anderes als Schweigen. Glauben Sie nicht, Herr Doktor, dass Ihr Schweigen in einem so kritischen Fall eine falsche Auslegung der ärztlichen Berufsehre wäre? Betrachten wir doch das Problem einmal von Grund auf. Kein Arzt ist berechtigt, einen Patienten gegen seinen eigenen Willen zu behandeln. Gut? Jetzt wird eine Frau bei Ihnen eingeliefert, krank oder verwundet, die kurz vor ihrer Niederkunft steht. Wird sie nicht behandelt, stirbt sie. Wenn sie stirbt, stirbt das Kind mit ihr. Sie aber lehnt jede Behandlung ab. Was würden Sie tun? Ich würde mich dem Willen der Frau beugen. Um sich mitschuldig machen an einem Kindesmord oder doch, soweit es das Kind betrifft, schuldig an unterlassener Hilfeleistung bei einem Menschen in Lebensgefahr? Das Kind ist noch nicht geboren. Es ist kein selbstständiger Mensch. Es Sein Ableben wäre kein Kindesmord, höchstens eine Fehlgeburt, die ich nicht verschuldet habe, weil die Mutter meine Behandlung abgelehnt hat. Nein, Ihr Beispiel ist schlecht gewählt. Nein, es fällt nicht unter das moralische Gesetz, das Sie zwingt, die Freiheit der Person zu achten. In solchen Extremfällen hat dieses Gesetz keine Gültigkeit. Sie dürfen niemanden auf sein Verlangen sterben lassen, wenn sein Tod den Tod eines anderen nach sich zieht. Um auf unser Beispiel zurückzukommen, der Freitod Ortelanus, der sich nicht behandeln ließ, zieht nicht den natürlichen Tod seines Angreifers nach sich, sondern die Justiz erklärt den Angreifer zum Mörder, verurteilt ihn zum Tode und lässt ihn hinrichten. Die menschliche Justiz ist kein Naturgesetz. Ich bin Arzt. Ich paktiere mit der Natur. Was das Gericht entscheidet, bitte, das geht mich nichts an. Aber Sie leben doch in dieser Welt und in dieser Gesellschaft. Sie dürfen Ihre Gesetze nicht missachten, denen auch Sie täglich unterliegen und immer unterliegen werden. Zugegeben, aber bleiben wir bitte bei diesem Fall. Nehmen wir an, Ortelano wollte sterben, um Seguins Verurteilung zum Tode herbeizuführen. Nehmen wir an, er hätte mir das gestanden. Aber er hätte mir noch etwas anderes gestanden. Nämlich, dass es ihm unmöglich wäre, nach dem Verrat, dem ihm seine Frau und sein bester Freund angetan hatten, weiterzuleben. Ein äußerst wichtiger Punkt, wenn Sie zugeben. Denn wer kann entscheiden, was den Ausschlag gegeben hat für Ortelanos Entschluss? Ausschlaggebend ist, dass Ortelanos Tod ein Selbstmord war. Bestätigen Sie, dass es Selbstmord war und Seguin ist gerettet. Ich habe hierzu nichts zu sagen. Ist das Ihr letztes Wort? Ja. Ja, ich kann Sie nicht zwingen. Ihr Schweigen verurteilt mich zur Ohnmacht. Dann bleibt mir nur noch die Hoffnung auf eine Begnadigung, Seguins. Ich bin Ihnen unendlich dankbar für Ihr Verständnis. Um eines möchte ich Sie noch bitten, Herr Doktor. Ja? Ich weiß, dass Sie Mademoiselle de Rive untersagt haben, mit mir zu sprechen und dass Sie sich von ihr trennen wollen, wenn sie sich darüber hinwegsetzt. Sie ist verzweifelt und ich möchte ein gutes Wort für Sie einlegen. Tragen Sie es ihr nicht nach, sie hat es aus bester Gesinnung getan. Sie musste wissen, dass für Sie die Schweigepflicht genauso gilt wie für mich. Und es ist untragbar, dass sie vielleicht in diesem Augenblick durch die Stadt läuft, um Dutzenden von Personen die gleiche Geschichte zu erzählen. Nicht jeder ist so verständnisvoll wie Sie. Mademoiselle de Rive läuft in diesem Augenblick nicht durch die Stadt. Sie ist nebenan. Bitte? Und ich bin überzeugt, Sie werden ihr verzeihen, dass sie einer so natürlichen Regung nachgegeben hat und zu mir kam. Bitte, Mademoiselle. Ich habe Ihr Gespräch mit angehört. Natürlich, wenn niemand etwas unternehmen will. Allein kann ich nichts machen. Hier ist auch nichts zu machen. Dr. Fleur hat es selbst zugegeben. Gehen Sie wieder in die Klinik, Yvonne, und haben Sie Vertrauen zu mir. Ich weiß, was ich zu tun habe. Aber was wird aus dem Mann? Noch ist nicht alles verloren. Im Moment sind mir zwar die Hände gebunden, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Haben Sie bestimmte Pläne? Nein, zunächst hängt es jetzt von Ihnen ab. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Fleur. Auf Wiedersehen. Warten Sie auf mich, Yvonne. Wir fahren zusammen in die Klinik zurück. Ich habe den Wagen draußen. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, dass ich Sie so lange aufgehalten habe. Aber ich bitte Sie, unser Gespräch war höchst interessant. Mir wäre sehr daran gelegen, dass wir es wieder aufnehmen und zu einem fruchtbaren Ende führen. Ich fürchte, ich muss Sie da enttäuschen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Warum nehmen Sie denn diesen Weg? Er führt doch nicht zur Klinik. Wir fahren auch nicht in die Klinik. Na, wohin denn? Das verstehe ich nicht. Wir fahren zu einem hohen Justizbeamten. Ich bin Ihnen das schuldig. Ich werde ihm unser Problem darlegen und er soll entscheiden, ob Seguin gerettet werden kann. Warum haben Sie sich so dagegen gewehrt, dass ich etwas unternahm? Sie hätten mehr Vertrauen zu mir haben sollen, sich auf mich verlassen sollen. Ich bin Ihnen zu dem Anwalt nachgegangen, um die Dinge jetzt selbst in die Hand zu nehmen. Jetzt gehen wir gemeinsam vor, oder vielmehr Sie mit mir. So wünsche ich es mir jedenfalls. Dr. Fleur war nicht sehr standhaft. Er hat meine Argumente viel zu schnell akzeptiert. Ich weiß nicht, ob nicht dahinter eine gewisse Berechnung steckt. Ein Richter sieht die Sache vielleicht anders. Wenn mir jemand beweist, dass Seguin gerettet werden kann, ja, bitte, dann soll er gerettet werden. Sie wären bereit, Ihr Arztgeheimnis preiszugeben? Ja, das würde ich tun. Es würde mein ganzes Leben ändern, aber Sie lassen mich doch nicht im Stich. Ich werde zu Ihnen halten. Ich könnte mir nichts Schöneres wünschen. Der Richter Chenot ist ein ehemaliger Staatsanwalt. Er wird uns bestimmt empfangen. Wir haben gemeinsame Freunde und ich möchte gern, dass Sie bei dem Gespräch mit dabei sind. Wozu? Ich weiß jetzt, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Und ich vertraue Ihnen. Nein, Sie sollen sich Ihr eigenes Urteil bilden, unabhängig von mir. Die Auffassung eines neutralen Juristen wird Ihnen dabei helfen. Mein lieber Doktor, dieser fiktive Fall, den Sie mir unterbreiten, ist sehr interessant. Liegt aber juristisch ganz klar vor uns. Ich möchte dies an einem konkreten Beispiel erläutern. In diesen Tagen wurde vor dem Schwurgericht ein Prozess verhandelt, den ich aus beruflichem Interesse verfolgt habe. Es ging um ein Verbrechen aus Leidenschaft, der Mord an einem gewissen Bartolona oder Bartoloni oder... Ortolano. Ja, richtig, Ortolano. Nehmen Sie einmal an, dass sich die Geschichte, die Sie mir eben erzählt haben, auf diesen Prozess bezieht. Beide Fälle sind gleich gelagert. Ich kann mir gut vorstellen, was sich vor Gericht abspielen würde bei der Eröffnung, dass der Verletzte jede ärztliche Behandlung ablehnte und aus freiem Willen in den Tod ging. Mir klingen die Argumente des Verteidigers im Ohr. Aber ich weiß auch, was ich als Anklagevertreter geantwortet hätte. Herr Präsident, erlauben Sie bitte, dass ich dem Herrn Verteidiger kurz antworte. Da die Tatsache, die er soeben vorgebracht hat, in keiner Weise bewiesen ist und die klare Beurteilung des Falles zu vernebeln droht, ist es meine Pflicht, dieses Scheinargument aus dem Wege zu räumen und das Delikt noch einmal genau zu definieren. Sie werden es in Ihrem Plädoyer definieren, Herr Staatsanwalt, nicht jetzt. Bitte, Herr Verteidiger, lassen Sie den Herrn Staatsanwalt aussprechen. Ich weiß, dass der Verteidigung eine genaue Definition des Verbrechens peinlich ist. Der Herr Verteidiger argumentiert, Ortolano hat nach seiner Verletzung jede ärztliche Behandlung zurückgewiesen, er ist freiwillig gestorben, es ist ein Selbstmord. Der Herr Verteidiger hatte nur vergessen, dass Ortolano, um an seiner Verletzung zu sterben, verzeihen Sie die Binsenwahrheit, erst tödlich verletzt sein musste. Man könnte mir entgegnen, die Medizin hätte ihn retten können mit Bluttransfusionen und so weiter und so weiter. Nun, ich selbst glaube nicht daran. Ich kenne keinen Arzt, der schwören würde, er hätte Ortolano mit absoluter Sicherheit bei dieser Verletzung retten können. 1000 Zwischenfälle sind möglich, sogar bei einer Bluttransfusion. Niemand weiß also sicher, ob Ortolano zu retten war. Und überdies will ich es gar nicht wissen. Nehmen wir doch Vernunft an. Wenn wir bei der Beurteilung eines Verbrechens eventuelle medizinische Wunder in Betracht ziehen wollten, worauf liefe das hinaus? Bei einem Giftmordprozess würde es heißen, das ist kein Mord, weil ein wirksames Gegengift greifbar war. Und wenn jemand auf die Idee gekommen wäre, es zu verabreichen, dann... Also wenn und kein Ende. Wäre etwa der Krankenwagen, der den stark blutenden Ortolano in die Klinik brachte, in einem Verkehrschaos stecken geblieben, dann wäre Ortolano genauso tot wie jetzt. Hätte der Herr Verteidiger dann die Stirn sein Plädoyer auf einer Verkehrsstockung oder der Ungeschicklichkeit des Chauffeurs aufzubauen? Wir sind doch wohl alle Menschen mit klarem Verstand und wir wissen, dass man bei dem Versuch, jemanden zu töten, das Risiko eingeht, dass er stirbt. Sie vergessen, Herr Staatsanwalt, dass Ortolano nicht am Leben bleiben wollte. Sein klar zum Ausdruck gebrachter Entschluss ändert die ganze Situation. Nein, er ändert nichts an der mörderischen Absicht des Angreifers. Da Sie Ortolano das Recht zubilligen, ärztliche Behandlung abzulehnen, hat er damit nur das tragische Los auf sich genommen, das Seguin ihm zugefügt hat. Das ist der Kernpunkt dieses Falles. Sie halten es also für ausgeschlossen, dass die vorgebrachten Argumente, selbst durch die Zeugenaussage des Arztes erhärtet, irgendeinen juristischen Wert haben? Für völlig ausgeschlossen. Weil der Tod Ortolanos, um bei dem Beispiel zu bleiben, nachweislich die Folge seiner Verletzung war. Hieran hält sich das Gesetz. Das Gesetz, ja, aber auf die Geschworenen würden die Argumente ihre Wirkung nicht verfehlen. Man wäre sicher zu einem geringeren Strafmaß gekommen. Absolut nicht. Ich möchte sogar sagen, im Gegenteil. Die meisten Geschworenen haben kein Ohr für philosophische Spitzfindigkeiten. Sie haben sich einstimmig für das Todesurteil gegen Seguin entschieden und damit die Rache vollzogen, die sich der Tote gewünscht hat. Hätten Sie die näheren Umstände seines Todes erfahren, würden Sie in Ihrer Ansicht nur bestärkt worden sein. Das wäre aber schlechte Rechtsprechung. Ein Gericht hat doch nicht den Wunsch, des Opfers Rechnung zu tragen, wenn es ein Urteil fällt. Das Urteil soll die Meinung der menschlichen Gesellschaft zum Ausdruck bringen. In unserem Fall stimmt der Wille des Opfers mit dem Urteil der menschlichen Gesellschaft, vertreten durch die Geschworenen, überein. Ein logisches Zusammentreffen. Auch bei einem anderen Verlauf der Tat wäre kein anderes Urteil denkbar. Nehmen wir an, Ortolano hätte nach der Verletzung noch die Kraft gehabt, irgendeine Waffe zu packen und Seguin zu töten. Er selbst wäre am Leben geblieben. Glauben Sie, man hätte ihn verurteilt? Nein, nicht wahr? Notwehr. Nehmen wir an, Ortolano hätte bereits verwundet Seguin überwältigt und ihn mit dessen eigener Waffe getötet. Würde das etwas ändern? Nicht im geringsten. Jeder Richter würde sagen, Seguin hat den Anfang gemacht. Seine Schuld. Seine Schuld, ja, aber keine Gerechtigkeit. Ein Freispruch für Ortolano bedeutet nicht die moralische Verurteilung Seguins. In Ihrem Beispiel hätte die öffentliche Meinung Verständnis gehabt für Ortolanos Wutausbruch. Sie hätte aber Seguins Tod als zu hohe Strafe empfunden. Vielleicht. Aber mein Beispiel entspricht auch nicht ganz dem Fall. Denn Ortolano stirbt, nachdem er Seguin niedergestochen hat. Und jetzt ist der Fall klar. Aber er braucht nicht zu sterben, weil ich da bin, der ihn retten kann, wenn er will. Verzeihung, Herr Doktor, aber die Existenz der Medizin ändert nichts daran, dass Ortolano im Sterben liegt und die Freiheit und das Recht hat, zu sterben. Damit würden wir auf das Argument zurückkommen, mit dem ich die Bestrafung Seguins vorhin begründet hatte. Sehen Sie sich auch mal den Standpunkt der Kirche an. Auch für Sie wäre Ortolano kein Selbstmörder. Die Kirche würde dulden, dass ein Mensch sich dem Tod überlässt, damit der Angreifer zum Mörder wird? Ich bin davon überzeugt. Ortolano überantwortet sich erst dem Gericht Gottes, dann dem weltlichen Gericht. Lassen wir doch einmal die juristischen Aspekte beiseite, lieber Doktor. Denken Sie daran, dass es auch ein Schicksal gibt. Dieser Dolchstich war der Schlusspunkt einer wirren Geschichte voll Leidenschaft, Aufregungen und Unordnungen. Ein plötzlicher Eingriff des Schicksals. Alles erstarrt. Alles hält den Atem an. Sie, der Arzt, er, der Sterbende, wir, mehr abseits, die das Urteil fällen sollen, während das Schicksal selbst begonnen hat, das Urteil mit Blut zu schreiben. Also, Chenot hat Sie nicht überzeugen können. Ich weiß nicht mehr. Aber meine Meinung zählt doch nicht. Ich vertraue nur noch auf Sie. Das hieße Ausweichen, Yvonne. Sie lassen mich allein mit dieser Tragödie. Ich will keine blinde Zustimmung von Ihnen. Ich will echtes Verstehen, wirkliche Hilfe. Sagen Sie mir aufrichtig, was halten Sie von Chenots Argumenten? Oh, ich finde sie erschreckend richtig. Ist das Ihr ehrliches Gefühl? Ja. Sagen Sie es nicht nur, weil Sie spüren, dass er mich mit seinen Argumenten überzeugt hat? Warum glauben Sie mir nicht? Heute Morgen waren Sie so fest entschlossen, Seguin gegen Tod und Teufel zu verteidigen und jetzt Ihre plötzliche Wandlung? Es ist keine Wandlung. Ich bin nach wie vor gegen die Hinrichtung von Seguin. Verzweifelt dagegen. Nur habe ich seit heute früh begriffen, welche Autorität, Ordnung, Vernunft und Logik haben. Kurz, Sie beugen sich. Nein, das Wort trifft es nicht. Ich weiß, Chenot hat recht und ich weiß auch, dass Sie recht hatten mit dem, was Sie taten. Was bleibt mir anderes übrig, als die Verurteilung Seguins hinzunehmen? Und auch meine. Ihre Verurteilung? Wollen Sie damit sagen, dass... Ja, ich hatte so viel erhofft von dem Kampf, den wir um diesen Menschen führten. So viel auch für uns, muss ich gestehen. Dieses traurige Erlebnis hat uns dazu verholfen, klar zu sehen, unsere Empfindungen füreinander zu erkennen, ja. Das lässt sich nicht mehr auslöschen. Mein ganzes Leben wird sich dadurch ändern. Warum sprechen Sie von Ihrer Verurteilung? Glauben Sie, die Unmöglichkeit, Seguin zu retten, könnte sich zwischen uns stellen? Es ist noch keine Stunde her, da haben Sie es selbst gesagt. Nur wenn Sie sicher sein könnten, Seguin zu retten, wären Sie bereit gewesen, sich hinwegzusetzen über die Pflichten Ihres Berufs und Ihrer Arztehre. Dafür wollten Sie ein neues Leben beginnen. Und in diesem Augenblick nahmen Sie meine Hand und fragten mich, Sie lassen mich doch nicht im Stich? Ja. Nie war ich glücklicher. Alles schien möglich zu sein. Es ist immer noch alles möglich, Yvonne. Nein, nein. Das wissen Sie so gut wie ich. Eine solche Zukunft gibt es nicht mehr für uns. Wenn wir der Versuchung nachgeben, überschreiten wir die Grenzen der Ordnung. Wir sollten uns damit abfinden. Und ich zuallererst. Ich, die vorhin auch drauf und dran war, das Journal zu stehlen in der Klinik, um es Dr. Flan zu bringen. Hatte sie darum gebeten? Er hat es mir nahegelegt. Deshalb wollte er mich wieder an meinem alten Platz sehen. Und deshalb bemühte er sich, uns beide zu versöhnen. Ohne ihn wären wir uns vielleicht nie so nahe gekommen. Ja. Wir müssen vergessen, was zwischen uns ist. Für immer vergessen. Es wird schwer für mich sein. Aber es wird der gerechte Preis dafür sein, dass ich mich der Logik beuge und es zulasse, dass Seguin stirbt. Sie sind durcheinander, Yvonne, weil Sie einsehen müssen, da wir nichts für diesen Menschen tun können. Morgen sprechen wir in aller Ruhe. Darüber kommen Sie. Gehen wir in die Klinik. Die Kranken warten auf uns. Wie weit sind wir eigentlich mit dem Umbau drüben im Operationssaal, Yvonne? Und was ist mit dem Elektroenzephalographen? Ja, der Vertreter von der Kliniker GmbH war heute da. Ich sagte ihm, dass sein Kostenvoranschlag zu hoch liegt im Vergleich mit der Konkurrenz. Also wenn er nicht auf den gleichen Preis runtergeht, mache ich schnell einen Abstecher in die Schweiz, um mir dort einmal die Geräte anzusehen. Kommen Sie mit? Nein. Ich wusste Ihre Antwort im Voraus. Seit einem Monat meiden Sie jede Gelegenheit, mit mir außerhalb der Klinik allein zu sein. Und hier vergraben Sie sich in die Arbeit. Aber Sie haben ja recht damit. Ich hatte Ihnen versprochen, Entschlüsse zu fassen. Mein Leben so einzurichten, dass Sie den Platz darin finden, der Ihnen zukommt. Aber die Zeit vergeht und ich tue nichts. Habe ich Ihnen je einen Vorwurf gemacht? Ich habe mich dafür entschieden, bei Ihnen zu bleiben. Ihre Arbeit mit Ihnen zu teilen. Fahren Sie in die Schweiz, fahren Sie. Bitte. Ein paar Tage Trennung können uns beiden nur gut tun. Ja? Wer ist im Apparat? Ach, guten Tag, Herr Doktor. Ja, hier ist Mademoiselle de Rive. Etwas Neues? Ja, bitte, warten Sie einen Moment, er ist da. Dr. Flan, bitte. Ja? Tag, Herr Rechtsanwalt. Nein. Oh, wie mich das freut. Ich gratuliere. Aber ja, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich darüber bin. Natürlich, ein Stein fällt uns vom Herzen. Aber nein, das hat mit der Schweigepflicht nichts zu tun. Was Ihnen Mademoiselle vor einem Monat erzählt hat, bestätige ich damit ganz und gar nicht. Nein, ich freue mich nur über Seguins Begnadigung. Ja, rein menschliches Mitgefühl. Danke für den Anruf, Herr Doktor, danke. Ja, auf Wiedersehen. Begnadigt. Ja, begnadigt. Er ist gerettet. Gerettet. Und wir, Yvonne? Was steht jetzt noch zwischen uns? Ja, wirklich nichts mehr. Immer die berühmte Logik. Aber lassen Sie mir noch etwas Zeit. Wer plötzlich ein neues Leben als Geschenk empfängt, braucht Zeit, um es zu begreifen. Auch ich muss mich erst mit dem Gedanken vertraut machen. Diese Welt ist so seltsam, so voll Überraschungen. Und im Grunde ist sie so ungerecht, diese Begnadigung.